Wer mit etwas Gutem kommt, erhält 10-mal so viel. Und wer mit einer bösen Tat kommt, dem wird nur gleich viel vergolten, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.